Sie behaupten also, Sir Michael Fairley zu sein? Nein, Herr Inspektor, ich bin's. Ah, Sie sind also Sir Michael Fairley. Jawohl, Herr Inspektor. Aber ich habe es nicht behauptet, das hat der andere getan. Wie soll ich das verstehen? Am besten so, dass ich zwar nicht behauptet habe, Sir Michael Fairley zu sein, es aber ungeachtet dessen gleichwohl bin, während der andere demgegenüber behauptet, Sir Michael Fairley zu sein, es aber ungeachtet dessen weder war noch sein wird, weil er es nicht ist. Sie können folgen, Herr Inspektor. Nein. Na, fangen wir noch mal an. Wissen Sie, das kommt alles nur davon, weil die einfachsten Dinge unklar werden, sobald man gezwungen ist, sie in der Amtssprache auszudrücken. Also passen Sie auf. Ganz einfach gesagt, ich bin Sir Michael Fairley. Und Sie können sich als solcher ausweisen? Nee, das kann der andere. Wieso? Weil er einen Brief gestohlen hat, der mir gehört. Ob das stimmt, kann ich erst feststellen, wenn der Herr nebenan aus seiner Ohnmacht erwacht. Aber den Brief habe ich hier. Na ja, dann können Sie daraus ersehen, dass King's Fortune mein Wohnsitz ist. So. Die Adresse lautet aber Manitoba in Kanada. Was stimmt nun? Beides, Herr Inspektor, beides. Ich bin vor einigen Tagen aus Kanada nach England gekommen, weil ich den Landsitz King's Fortune geerbt habe. Aha. Und weil Sie King's Fortune geerbt haben, wurden Sie hier in Lindley House Sekretär. Finden Sie nicht, dass Sie mir etwas viel zumuten? Doch, Herr Inspektor. Darf ich Ihnen vielleicht eine kleine Erfrischung anbieten? Danke, später gern. Also, weswegen sind Sie denn hier Mr. Bythways Sekretär geworden? Wegen Miss Kent. Das verstehe ich nicht. Haben Sie Miss Kent gesehen? Noch nicht. Ja, dann. Wie erkläre ich Ihnen das jetzt? Wissen Sie, was Daxel Hicks gesagt hat? Nein, woher soll ich das wissen? Ich kenne keinen Hixel-Dax. Nicht Hixel-Dax, Daxel Hicks. Wenn Sie den auch nicht kennen. Ja, hören Sie, so kommen wir ja nicht weiter. Den Eindruck habe ich auch. Ich soll hier einen Fall untersuchen. Oh, bin ich ein Fall? Jawohl, sogar ein besonderer. Und mir ist vieles noch nicht klar. Oh, mir schon. Dann müssen Sie entschuldigen, wenn sich die Polizei auch dafür interessiert. Bitte, bitte, natürlich. Die Sache ist ja auch sehr interessant. Nur, ich war noch nie ein Fall, wissen Sie? Und ich weiß nicht recht, wie man sich als Fall verhält. Man sollte vielleicht von vorne erzählen, was meinen Sie? Ja, das hat sich in den meisten Fällen als das Beste erwiesen, da es den Vorzug der Klarheit hat. Den ich durchaus zu schätzen weiß. Also, und bitte. King's Fortune, das Heim zahlloser Generationen der Familie Fairley, gehörte zuletzt meinem Onkel, Sir Richard Fairley. Ich weiß. Und er starb vor kurzem. Oh, es tut mir leid. Oh, Sie dürfen der Einzige sein, dem das leid tut, Herr Inspektor. Nicht mal seine Witwe, meine Tante Caroline, konnte sich dazu aufraffen. Ja, ich kannte ihn nicht persönlich. Seien Sie froh. Mein Vater ging extra nach Kanada, nur weil er sein Bruder war. Kurz, endlich starb Onkel Richard. Die einzig lobenswerte Tat seines Lebens, für Onkel Joe zu sagen, pflegte. Wer ist Onkel Joe? Der Bruder von Lady Fairley. Mr. Joseph Pargeter Moon. Der berühmte Maler? Richtig, richtig. Ich hatte bei ihm in London übernachtet, als ich aus Kanada kam. Und von seinem Atelier aus trat ich im Auto die abenteuerliche Reise an, die mich nach King's Fortune bringen sollte und stattdessen hierher nach Lindley House führte. Wissen Sie, was Onkel Joe mir zum Abschied erklärte? Mein lieber Michael, eine innere Stimme sagt mir, du solltest dich in King's Fortune mit einer anderen Krawatte vorstellen. Wieso? Die ist doch ganz nett. Deine Tante ist sehr englisch. Aha. Und nicht direkt farbenblind. So. Dieses Ding da mag in Kanada der letzte Schrei sein, aber jetzt bist du nun mal der sechste Baronet von Fairley. Die Nachricht, dass ich Michael Fairley plötzlich Sir geworden bin, hat mich ziemlich mitgenommen. Trage es mit Fassung. Ja, ich werde mich bemühen. Du warst der Nächste in der Erbfolge. 27 bist du jetzt. Ja. Ne? Und keine Frau mitgebracht aus Kanada? Nein, alles Konfektion drüben. Passt mir nicht. Ja, es geht nicht über die Engländer. Besonders, wenn du sie malst. Aber jetzt musst du losfahren, sonst bist du heute Abend nicht in King's Fortune. Wie viel Koffer nimmst du mit? Aber nur die Reisetasche hier, die nehme ich vorne auf den Sitz. Ja. Und den Koffer, den Handkoffer, den müssen wir hinten aufschneiden. Ja, der ist aber sehr geschwollen. Mach den nur ordentlich fest, sonst verlierst du ihn während der Fahrt. Ja, das wird schon gehen. So. Ja, so. So, ich glaube, der hält. Hoffentlich. So, den Weg weißt du. In England fährt man links. Und bedenke, dass der Marktpreis eines Huhnes, wenn es überfahren ist, sofort steigt. Das ist in Kanada genauso. So nett mit deiner Tante. Sie hat viel durchgemacht. Ruft mich an, sobald du angekommen bist. Wird gemacht, Onkel Joe. Ich komme zum Weekend nach. Fein. Gute Fahrt, Sir Michael. So fuhr ich also los, um mein Erbe anzutreten. Haben Sie alles notiert, Herr Schmidt? Jawohl, nun weiter bitte. In Heechen, einem bemerkenswert reizlosen Dorf, erfrischte ich mich im Gasthof zum Haupt des Sarazenen. Mir unbekannt. Mit Recht, Herr Inspektor, Sie haben nichts versäumt. Ich aber hätte das Schönste meines Lebens versäumt, wenn mich der Wirt nicht beinahe K.O. geschlagen hätte. War das so schön? Werden Sie gleich sehen. Besagter Wirt, Mr. William Hicks, entpuppte sich als ehemaliger Boxer von Rang. Hm? Daxel Hicks, wie sein Künstlername lautete. Er forderte mich zu einigen Runden auf und da ich Amateurboxer bin, traten wir an. Daxel Hicks war noch derartig in Form, dass ich kaum noch vor Ihnen säße, Herr Inspektor, wenn er nicht nach der zweiten Runde durch neue Gäste abgerufen worden wäre. Mr. Hicks war sehr ungehalten darüber. Ach, verfluchter Sauladen! Endlich kommt in dieses trostlose Nest mal ein Mensch, mit dem man boxen kann. Schon wird man gestört. Darf ich Ihnen aufhelfen, ja? Ja, danke. Wo kann ich mich waschen? Ja, ich glaube, es ist nötig. Sie haben sich besser gehalten als Ihr Kragen. Schön, Ihre Anerkennung ehrt mich. Also, zu schade, dass wir nicht weitermachen können. Ja, ja, ist ein Jammer. Ja, das Geschäft, Herr. Das ist ein Pech, ne? Die Leute da kommen mit Ihrem Auto nicht weiter, wie ich sehe. Na nun, was haben Sie denn? Sie machen ja Augen, als ob Sie einen Tiefschlag bekommen hätten. Aber nicht von mir, Herr. Sowas mache ich nicht. Nein, nein, nein, nicht von Ihnen, aber sehen Sie mal das Mädchen da. Hä? Oh, nett. Ach, nett, Mr. Hicks, wie können Sie nett sagen? Die ist ja... Na, sie hat's aber gewaltig. So könnte man sie mit einem Schlag erledigen. Ja, schon passiert. Na, da sollten Sie erst mal waschen, ne? So, hier ist der Eimer. Und da der Brunnen beim Stall. Dankeschön, halten Sie die Leute auf. Na gut, mach ich. Guten Morgen, die Herrschaften. Guten Morgen. Guten Morgen. Kennen Sie sich mit Autos aus? Nicht sehr. Wo fehlt's denn? Es will einfach nicht weiter. Och, dann bleiben Sie doch hier, Sir. Nein. Oh, na, schöner Garten hier. Vielleicht Tee gefällig, Sir. Nein, wir müssen nach Haus. Tja. Wer ist denn der Mann mit dem Eimer dort beim Stall? Ach, der? Ja, der kann Ihnen sicher helfen. Hallo? Sie? Meinen Sie mich? Ja, Sie meine ich. Verstehen Sie was von Autos? Jawohl. Ach, dann sehen Sie doch mal bei meinem Wagen nach. Moment, muss mich nur erst sauber machen. Bitte. Komm gleich, ein Augenblickchen, sofort. Was ist los? Ich drücke dauernd auf den Knopf, aber es rührt sich nicht. Ah, wenn Sie den Anlasser kaputt gemacht haben. Moment mal. Komm schon. So, geben Sie mal die Kurbel, bitte. Die Kurbel? Ja, die Kurbel. Was wollen Sie denn mit der Kurbel? Kurbeln, Herr, kurbeln. Ach, Kurbel. Ach, ja. Also, Momentchen. Verzeihen Sie, ich verstehe nichts davon. Ja, Moment. Ja. So. Sehen Sie, so macht man das. Oh, danke schön. Bitte. Sehr lieb. Ja, aber was ist denn jetzt? Das Auto fährt ja immer noch nicht. Autos gehen gewöhnlich besser, wenn die Handbremse nicht angezogen ist. Ich glaube, Sir, Sie brauchen jemanden, der Sie nach Hause fährt. Ach ja, richtig, aber für ihn? Ist es weit zu fahren? Auch nur ein paar Kilometer nach Cherokee. Könnten Sie nicht selber... Oh, ich fahre Sie mit Vergnügen nach Hause. Oh, das ist aber sehr freundlich. Ja, Moment, ich hole nur meine Sachen. Ich komm gleich. Mr. Hicks, kapieren Sie bitte jetzt ganz schnell. Hm? Ich muss dieses Mädchen kennenlernen und deshalb fahre ich mit. Ganz egal wohin. Kann ich mein Auto bei Ihnen lassen? Das ist klar, schiebe ich in die Scheune. Gut, ich hole es wieder ab. Wann, weiß ich noch nicht. Hm? So, ich nehme nur meine Tasche mit. Würden Sie bitte meinen Koffer hinten losschnallen? Was? Wo hinten? Hier, hinten vom Auto. Da? Ja, da ist kein Koffer. Oh, ich bitte Sie, das ist kein Koffer. Natürlich ist da ein Koffer. Zeigen Sie mal. Tatsächlich, da ist kein Koffer. Jetzt habe ich den wirklich unterwegs verloren. Ach, ja. Onkel Joe hat es gleich gesagt. Und ich muss mit dem Mädchen fahren. Was mache ich jetzt? Ja, was ist Ihnen mehr wert? Der Koffer oder das Mädel? Ja, stimmt. Im Koffer sind keine wertvollen Sachen. Meine Adresse hängt dran. Wer ihn findet, liefert ihn ab. Ja, das ist anzunehmen. Also dann, viel Glück. Danke. Ich komme bestimmt zurück. Vielleicht können wir dann wieder mal eine Runde boxen, was? Herren, gern, wenn meine Frau es dann auch erlaubt. Sie sind verheiratet? Noch nicht. Oh, ich verstehe. Das geht aber schnell. Hoffentlich. Auf Wiedersehen, Mr. Hicks. Mit Ihrer Frau. Alles Gute. So, jetzt können wir fahren. Würden Sie mich bitte am Steuer lassen? Aber nur zu gern. Dankeschön. Nein, nicht so. Es wäre vielleicht besser, wenn Sie mit dem Kind nach hinten gingen. Nach hinten? Und ja. Und die junge Dame auf dem Platz neben mir ließen. Ach, ja, wissen Sie, es ist wegen der besseren Gewichtsverteilung. Nur wegen der besseren Gewichtsverteilung. Ach ja, das ist gut, ja. So. Übrigens, mein Name ist Baldwin. Die Kleine ist meine Tochter Violet. Guten Tag. Guten Tag. Und das ist Miss Kent, Ihre Erzieherin. Sehr erfreut. Wie fahren wir, Mr. Baswick? Erst geradeaus, dann rechts. Danke. Ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, dass Sie uns nach Haus fahren, Mr. James, einfach James. Hoffentlich ist es Ihrem Herrn recht. Wem? Achso, nein, ich bin nicht in Stellung. Na, das wundert mich, aber Sie sind ein ausgezeichneter Chauffeur. Dankeschön. Ich wollte mich gerade verändern. Ah, verstehe. Ja, Ihrem Aussehen nach sind Sie Ihrem Wirkungskreis überlegen, wenn ich so sagen darf. Ja, sehr liebenswürdig. Haben Sie schon was Besseres in Aussicht? Ich bin auf dem besten Wege dazu. Schade. Um es nämlich ehrlich zu sagen... Es ist verboten, mit dem Fahrer zu sprechen. Entschuldigen Sie, Mr. James, meine Kleine sammelt leidenschaftlich Aufschriften, Verbotstafeln und dergleichen. Ah ja, fein. Hast du schon, der Platz neben dem Fahrer bleibt reserviert? Nein, danke. Sie sind aber sehr nett, Mr. James. Bitte schön, gern geschehen. Und du bist sehr höflich, Violet. Deine Erzieherin ist wohl sehr lieb mit dir. Mit mir schon, mit Harold nicht. Nun sei mal still, Violet. Wer ist Harold? Mein Bruder. Ah. Sie schauen so oft zur Seite, Mr. James. Ist wieder was mit dem Auto? Nein, nein. Ich schaue nur so ein bisschen. So? Ja, zur Seite. Hübsche Umgebung, wie? Sehr hübsch, wirklich. Ganz reizend, was ich da sehe. Sie sind so schweigsam, Miss Kent. Ist Ihnen nicht wohl? Ihr Tempo hat mir die Rede verschlagen. Ah, dann will ich ein bisschen bremsen. Langsamer kommt man nämlich auch vorwärts. Das war mein Fuß, die Bremse ist dort. Ach so, entschuldigen Sie, verzeihen Sie. Bevor ich bin, ich werde besser aufpassen. Ja, das wäre gut, der Wagen da hätte uns nämlich beim Überholen fast gestreift. Achtung, Kurve, Überholen verboten! Ja, aber das war ja... Natürlich! Das war ja der Wagen meiner Frau! Ach Gott, nochmal, das erinnert mich ja daran, ich sollte ja heute einen Sekretär engagieren. Wenn meine Frau merkt, dass ich das vergessen... Ach, Mr. James, Sie kennen wohl keine Sekretäre hier in der Gegend? Nein, Sekretäre direkt in der Gegend, ich weiß nicht. Ich brauche ja eigentlich auch gar keinen, aber meine Frau sagt, ein Mann in meiner Stellung müsste eigentlich... Jetzt links, Mr. James. Ja, ja, klar. Ach Gott, ich wusste doch, ich hatte in Bedford etwas zu besorgen. Meine Frau hat es mir extra aufgetragen, bevor sie nach London fuhr. Aber dann sah ich in Bedford in einem Laden eine Briefmarke. Ach, eine schwarze Cap. Sammeln Sie auch? Nein, doch, ja, natürlich, ja, auch. Ich verstehe durchaus, dass man über einer schwarzen Cap, ist ja ein tolles Ding, so eine schwarze Dingsbums, einen Sekretär vergessen kann. Sehen Sie, Mr. James, sehen Sie, Sie begreifen mich sofort. Sagen Sie, wollen Sie nicht schnell doch mein Sekretär werden? Ach, ich, nein, wirklich, also, das... Ich muss einen Sekretär mit nach Hause bringen, es geht nicht anders. Meine Frau, wissen Sie nämlich, die... Sie hätten ja kaum was zu tun. 5 Pfund die Woche, freie Station. Doch Sie brauchen ja auch gar nicht lange zu bleiben, wenn es Ihnen nicht gefällt. Ach, ich glaube, gefallen würde es mir schon. Greifen Sie zu, einmalige Gelegenheit. Sei still, Violet. Aber lassen Sie doch das Kindchen, Miss Kent. Hat ja recht. Ich meine, es sammelt ja bloß. Ich weiß noch was, Violet. Nur wenige Tage, vorteilhaftes Angebot. Wählen Sie sicher, wählen Sie Qualität. Bei dringendem Bedarf, sofortige Lieferung. Oh, das wäre schön. Jetzt geradeaus, bitte. Gleich sind wir am Ziel. Ich hoffe. Ich meine, es wäre besser für den Wagen. Na und, wie ist es denn mit dem Sekretär? Möchten Sie nicht? Ja, ich kann es ja mal probieren. Ach, Gott sei Dank. Ja, aber ich muss irgendwann mich um meinen Koffer kümmern und ein Telegramm aufgeben. Ja, aber das können Sie ja alles bei mir. Sehen Sie, da liegt Lindley House, mein Landsitz. Ach, ich bin wirklich froh, Mr. James. Fahren Sie doch direkt auf die Treppe zu, ja. Da steht meine Frau und mein Sohn Harold. Da ist denn der Fremde bei Ihnen? Na ja, das werden wir ja schon sehen. So, Mr. James, danke. Bitte schön. Hallo, da sind wir. Agatha. Na, endlich. Miss Kent, ziehen Sie Violet sofort um. Sie könnte sich erkältet haben. Jawohl, Mrs. Byway. Ihr habt uns unterwegs überholt. So? Das haben wir gar nicht gemerkt vor lauter Aufregung. Ach, Herbert, was mir passiert ist. Um einer hätte ich diesen Herrn totgefahren. Darf ich bekannt machen? Das ist mein Mann und... Richtig, entschuldige, Agatha. Das ist mein neuer Sekretär. Guten Tag. Aha. Hast du es diesmal nicht vergessen? Nein. Sie heißen? James. Es ist gut, Mr. James. Wir sprechen nachher noch. Also denke dir, wer der Herr hier ist, der beinahe unter mein Auto geraten wäre. Es ist Sir Michael Furley. Wer? Wünschten Sie etwas, Mr. James? Verzeihung. Oh, sehr erfreut, Sir Michael. Ich meine, natürlich, ich bedauere das außerordentlich. Sind Sie verletzt? Unbedeutend. Ja, aber wie kam denn das bloß? Es war meine Schuld. Aber nein, Sir Michael, es war ganz meine Schuld. Aber durchaus nicht. Ich stand gerade am Zaun eines kleinen Wirtshauses in Hitcham und trank etwas. Es ist mein Hobby, so ganz zwanglos durch das Land zu streifen. Reizend. Gerade bezahlte ich den Wirt. Nein, grässlicher Kerl, ehemaliger Boxer. Das hat er uns gleich erzählt. Ach, dann war das im Haupt des Sarazenen. Ganz recht. Wart ihr auch da? Ja, da fand ich... Was fandest du da? Da fand ich es auch nicht schön. Nun ja, und dort fuhr ich Sir Michael an. Blass lag er am Wege, sein Koffer neben ihm. Ein kleiner Schock. Wir wussten erst gar nicht, was wir machen sollten. Am Koffer fand ich den Namen. Ach, du kannst dir mein Entsetzen vorstellen, Herbert. Zum Glück kam Sir Michael bald zu sich und ich nahm ihn natürlich mit. Aber bitte, kommen Sie herein. Mr. James hier, bringen Sie den Koffer von Sir Michael hinauf. Was, meinen eigenen? Ja, Ihren eigenen können Sie auch gleich mitnehmen. Miss Kent wird Ihnen die Fremdenzimmer zeigen. Kommen Sie, Sir Michael. So, Herr Inspektor, was sagen Sie nun? Schöne Geschichte. Das sagte ich auch. Jetzt hatte ich also das ausgesprochene Vergnügen, meinen eigenen Koffer in das Zimmer dieses Gauners tragen zu dürfen. Hatten Sie schon mal das Vergnügen? Nein. Dann können Sie sich das nicht vorstellen. So fand ich meinen verlorenen Koffer wieder, den sich der Kerl nebst meinem Namen angeeignet hatte. Also bis hierher scheint ja alles klar zu sein. Oh, das freut mich. Sie verloren Ihren Koffer während der Fahrt, ja, und Sir Michael der Zweite fand ihn. Richtig, Sie sind ein kluges Kind, Herr Inspektor. Er durchsuchte ihn und wurde darauf mit Recht von Mrs. Bicewell angefahren. Was meinen Sie, wie stolz die war, einen sechsten Baronet zu Fall gebracht zu haben? Ja, warum riefen Sie nun nicht gleich die Polizei? Tja, sehen Sie, hier war ich doch Sekretär James. Wie soll man beweisen, dass man etwas nicht ist? Und wie kann man etwas sein, das man nicht beweisen kann? Ich meine, das kann einem täglich passieren, aber amtlich ist das doch unmöglich. Ne? Ziemlich. Ja, ich versprach mir also nicht viel Wirkung davon, wenn ich den Versuch gemacht hätte, den Betrüger mit Tönen der Stimme zu entlarven. Obendrein ist es einem selten vergönnt, einen anderen uns darstellen zu sehen. Ein Vergnügen, um das ich mich nicht bringen wollte. Das also war der tiefere Grund. Nein, nein, nein. Der war misskennt. Ich kann andere Männer nicht hindern, sie ebenfalls bildschön zu finden, aber ich kann sie hindern, es ihr so zu zeigen, wie Mr. Harold, der verpickelte Sohn des Hauses, tat. Ich traf ihn bald nach meiner Ankunft im Park, wo er so zweideutig, dass man es eindeutig nennen könnte, an Miss Kent eine Ansprache richtete, die er, um keinen Zweifel über seine Absichten aufkommen zu lassen, handgreiflich mit entsprechenden Gesten unterstrich. Kurz, er versuchte, sie zu umarmen. Ich hätte niemals gewagt, mich einer Amtsperson gegenüber so schlicht auszudrücken, aber Sie treffen den Kern der Sache, Herr Inspektor. Sie überraschten also den jungen Bicewell? Nein, nein, er überraschte mich. Ja, so einfach hatte ich es mir nämlich nicht vorgestellt. Ein kurzes, aber inhaltsreiches Wort von mir genügte und der Lümmel war verschwunden. Und was sagte Miss Kent dazu? Danke, das war lieb von Ihnen. Gern geschehen. Ist dieser gefleckte junge Hund öfter so frech? Gewöhnlich hat er zu viel Angst, besonders vor seiner Mutter. Ja, ganz der Papa. Warum beklagen Sie sich nicht bei Mrs. Bicewell? Ich möchte meine Stelle nicht verlieren. Sind Sie so gern hier? Das nicht, aber es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich wurde erzogen, als ob wir reich wären, und als meine Eltern starben, hatte ich nichts und konnte ich nichts. Ja, ich habe auch keine Eltern mehr. Ach, und wie schlagen Sie sich durch? Oh, so, so. Aber Sie haben etwas Besseres in Aussicht, sagten Sie. Ja, ja, ja, entschieden. Tja, schöner Abend, nicht? Ja. Aber warum haben Sie denn so plötzlich diesen Posten angenommen? Haben Sie das nicht gemerkt? Um Mr. Bicewell aus der Verlegenheit zu helfen? No, nicht ausschließlich. Ich habe noch so ganz kleine Nebenabsichten. So? Denken Sie mal nach, was mich sonst gereizt haben könnte, so schnell mitzukommen. Es saß nämlich noch jemand im Auto. Ach ja, richtig. Violet. Und die muss ich jetzt baden. Auf Wiedersehen, Mr. James. Auf Wiedersehen. Können Sie sich in meine Lage versetzen, Herr Inspektor? Durchaus. Und dabei wissen Sie noch nicht einmal, dass zur gleichen Zeit Tante Caroline mit Onkel Joe ein folgenschweres Telefongespräch führte. Ja. Die Girlanden auf King's Fortune begannen zu welken. Die Blumen der spalierbildenden Dienerschaft ließen das Köpfchen hängen. Meine Tante desgleichen. Und endlich begann ihr Teekalt zu werden und das gab den Ausschlag. Tante telefoniert nicht oft, aber wenn sie es tut, hat das Telefon nichts zu lachen. Hallo, spreche ich mit der Stadt London? Teilweise, Milady. Was heißt teilweise? Sie sprechen mit dem Stadtteil Putney. Können Sie mich mit dem Maler Moon verbinden? Ich bin Ihnen bereits sehr verbunden, Milady. Guten Tag, Schwesterchen. Tag, Joseph. Deine Stimme klingt so verändert. Bist du krank? Nein, ich sitze an meiner Steuererklärung. Aber dich habe ich sofort erkannt. Deine Stimme gehört ins Oberhaus, hat dein Mann schon immer gesagt. Unterhaus, hat er gesagt. Galant war er nie. Er ist tot, Caroline. Ich habe es bemerkt. Wie geht es dir? Seitdem gut. Du wirst kaum anrufen, um mir diese erfreuliche Mitteilung zu machen. Nein. Wo ist Michael? Michael? Nee, ist er nicht bei dir? Wenn er bei mir wäre, würde ich dich nicht fragen, wo er ist. Ich wartete, aber er kam nicht. Stattdessen kam ein Telegramm, was kein Ersatz für einen sechsten Baronet ist, wie du zugeben musst. Ich kann Telegramme überhaupt nicht ausstehen. Immer ist einer tot oder es kommt einer, der besser zu Hause geblieben wäre. Diesmal kam keiner. Immerhin eine Abwechslung. Was telegrafiert, Michael? Bedauere sehr, Ankunft verschieben zu müssen. Dringende Privatangelegenheiten. Grüße, Michael. Was sind das für Privatangelegenheiten, Joseph? Weiß der Kuckuck. Er ist ordnungsgemäß von hier nach King's Fortune abgefahren. Von wo hat er telegrafiert? Von Cherokee. Kenn ich nicht. Ein Nest. Und durchaus nicht auf dem Wege zu mir. Na, mach dir keine Sorgen. Er ist schließlich alt genug, um zu wissen, was er tut. Kein Mann ist alt genug, um zu wissen, was er tut. Ich möchte, dass du sofort nach Cherokee fährst und nachsiehst, was er da für Unsinn treibt. Warum fährst du denn nicht selbst? Ich habe eine Sitzung des Mutterbundes. Ich habe auch eine Sitzung. Was für eine? Eine Porträtsitzung. Ich male die drei Grazien. Es dürfte sich da kaum um einen Mutterbund handeln. Dann fährst du heute Abend. Da muss ich zu dem Mädchen mit den blauen Strumpfbändern. Du scheinst merkwürdige Bekanntschaften zu haben, Joseph. Das ist doch eine Operette. Ich kenne deine Operetten. Also, fährst du heute Abend? Ich weiß nicht, Caroline. Du fährst also. Danke. Wenn du Zeit für Grazien und dergleichen hast, kannst du auch deinen Neffen vor einer Dummheit bewahren. Wieso weißt du, dass er eine Dummheit begeht? Weil er ein Mann ist. Also steckt eine Frau dahinter. Ich weiß das. Gute Reise, Joseph. Habe ich mich jetzt klar genug ausgedrückt? Deine Diktion ist eisern, Caroline. Also, wenn ich ihn finde, bringe ich ihn dir. Und eine Flasche Whisky? Eine große? Frag nicht so dumm. Zum Wohl, Herr Inspektor. Jetzt brauchen wir wohl beide eine kleine Auffrischung. Ja, danke. Und Mr. Moon fand Sie? Nein, nicht gleich. Erst fand ich Sir Michael den Zweiten, wie Sie ihn so köstlich scherzhaft zu titulieren belieben, im Park, wo er Lust wandelte. Eine treffliche Gelegenheit, um ein Gespräch mit den vielsagenden Worten einzuleiten, die sich bei solchen Anlässen bewährt haben, nämlich... Schöner Abend heute, nicht wahr? Hallo. Ja, prachtvoll, wirklich. Herrlicher Besitz, dieses Lindley House. Ja, stimmt. Aber Ihrer ist mir fast noch lieber. Meiner? Ja. Hutton Hall bei Leeds, nicht? Sie müssen mich verwechseln. Mein Gut ist King's Fortune. Ah. Gefällt Ihnen King's Fortune? Sehr, natürlich. Warum? Schlecht. Jetzt hätten Sie sagen müssen, ich kenne es noch nicht. Sir Michael kennt es nämlich noch nicht. Hören Sie. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wollen Sie andeuten, dass ich nicht Sir Michael Farley bin? Bitte, fragen Sie, wen Sie wollen vom Haus. Das wäre sinnlos, denn hier hat Sie ja keiner gekannt, ehe Sie den Koffer von Sir Michael fanden. Interessant. Darf ich fragen, woher Sie das mit dem Koffer wissen wollen? Ja, ja, Sie dürfen. Weil ich Sir Michael kenne. So. Wenn Sie ihn kennen, haben Sie ja schon längst alles gewusst. Warum haben Sie es dann nicht verraten? Oh. Jetzt werden Sie aber merkwürdig verlegen. Ach, ich... Hat er meine Gründe dafür. Und welche? Hören Sie mal, ich fange an zu glauben, dass umgekehrt bei Ihnen etwas nicht stimmt. Sie kommen daher und erklären, ich sei nicht Sir Michael Farley. Aber erzählen wollen Sie es niemandem. Das ist ja sehr nett von Ihnen. Aber es sieht mir etwas verdächtig aus. Was suchen Sie eigentlich hier? Das ist ja die Höhe. Eins steht einmal fest. Wenn Sie ein Sekretär sind, denn ich bin Crosby. Und wegen meiner schönen Augen schweigen Sie bestimmt nicht. Nein, wegen Ihrer Augen bestimmt nicht. Dann sind Sie also hier, um zu nehmen, was Sie kriegen können, wie? Ja, ganz recht. Na, hier gibt's ja auch manches, was einem reizen kann. Das kann man wohl sagen. Da bin ich ganz Ihr... Moment, da geht wer. Ah, oh, nur die Erzieherin. Ob sie was gehört hat? Scheint Ihnen unangenehm zu sein. So gefallen Sie mir schon besser. Es nützt Ihnen nämlich gar nichts, mir gegenüber den Heiligen zu spielen. Also, worum geht es bei Ihnen? Das werde ich Ihnen gerade sagen. Sie frecher Hund, ich überlege mir gerade, ob ich den Beispiel die Sache nicht sanft beibringen soll. Es wäre entschieden Ihre Pflicht als Gast, nachdem Sie mich entlarvt haben. Also los, los, los. Wenn Sie fertig sind, komme ich dran. Sie, wenn Sie mir Geschichten machen, mache ich Ihnen auch welche. Verstanden, Mr. James? Vollkommen, Sir Michael. Aber zum Glück, Mr. Moon, ja, war es nur der Coach. Ach, Mr. Beisley. Guten Abend. Darf ich Sie mit meinem neuen Gast bekannt machen? Mr. Patrick the Moon, der berühmte Londoner Maler. Aber bitte, ich... Sir Michael Farley. Hallo, Junge. Nein, nein, dies hier ist Sir Michael, Mr. Moon. Der Herr dort ist mein Sekretär, Mr. James. Wie? Ja, ja. James. Aha. Sehr erfreut. Sie sind also Sir... Sir Michael Farley. Ganz richtig, ja. Und das ist Mr. James. Ja, mein Name ist James. Entschuldigen Sie, meine Herren, ich bin im Moment etwas durcheinander. Aber kein Wunder, Mr. Moon. Denken Sie, Sir Michael, vor dem Postamt bin ich direkt in Mr. Moons Auto hineingefahren. Es tut mir ja so leid, dass Sie dadurch einen unliebsamen Aufenthalt haben. Unliebsam? Keineswegs. Ich brauche gar nicht mehr weiter. Ich habe schon gefunden, was ich suche. Sie suchten etwas? Ja, Sir Michael. Motive? Ja, Motive auch. Ach, bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich muss meine Frau vorbereiten. Vielleicht bleiben die Herren lieber im Park? Sehr gern. Lassen Sie sich nicht stören. Ach, Mr. James, kommen Sie doch bitte mit zu meinem Wagen. Da ist mein Koffer noch, ja? Aber sehr gerne. Wir sind gleich zurück, Sir Michael. Sehr verständlich, Koffer. Das wird mich freuen, Mr. Moon. So, mein Junge. Möchtest du mir nun einmal freundlich sagen, warum du jetzt James heißt? Und warum mir dieser feine Herr hier als Sir Michael vorgestellt wird? Wie kommst du hierher, Onkel? Also erstmal, wie kommst du hierher? Hast du nicht selber gesagt, Onkel, es ginge nichts über die Engländerin? Stimmt. Ja, du hast recht gehabt. Ah, deine Tante auch. Wieso? Die sagt gleich, es steckt eine Frau dahinter. Also die Tochter vom Haus. Nein, nein, ihre Erzieherin. Wenn du sie siehst, möchtest du sie malen. Wenn ich sie sehe und ich möchte sie malen, dann ist sie richtig. Ja, bestimmt. Apropos. Wer ist dieser Gentleman? Wie kommt er zu deinem Namen? Also wer er ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls hat er meinen Koffer gestohlen, den ich unterwegs verloren habe. Und da ich selber unter falschem Namen hierher kam, wäre es nicht günstig, jetzt die Polizei zu rufen. Aha, so ist das. Er rasiert sich mit meinem Pinsel, stell dir vor. Lieber nicht. 16 Jahre ist er alt. Der Gauner? Nein, nicht der Gauner, der Pinsel. Ach so. Ja, aber was machen wir nun mit der Tante? Ich muss sie anrufen. Ach Onkel, sei um Himmels Willen vorsichtig und ist sie morgen hier. Sag ihr irgendwas allgemein Beruhigendes. Ja, bitte. Danke. Du hast die Unterhaltung und ich muss Caroline anrufen. Vielen Dank. Ach, bitte, bitte. Na, erstmal will ich mir das Mädchen ansehen. Was hast du mit ihr vor? Ich will sie heiraten. Was sagt sie dazu? Nicht, sie weiß es ja noch gar nicht. Das ist der erste Grund, warum ich hier bleiben muss. Und der andere ist, dem feinen Mann zu zeigen, dass das Ausborgen fremder Namen nicht zum guten Ton gehört. Also, ich werde deine Tante anlügen, dass sich die Telefondrähte biegen. Immer vorausgesetzt natürlich, dass mir dein Mädchen gefällt. Wie viele Unterkinder hat sie? Keins. Keins. Der Junge, die möchte ich malen. Wie heißt sie? Miss Kind. Wie alt? Keine Ahnung. Vorname? Weiß ich noch nicht. Um Gottes Willen. Was machst du denn da beim Liebesgeflüster? Wir flüstern ja noch gar nicht. Na, dann flüstert mal endlich. So lange kannst du deine Tante nicht warten lassen. Ach, da kommt dein Double. Ich habe ein kindliches Bedürfnis, mich mit dem zu unterhalten. Aber verschwinde. Hier, nimm meinen Koffer. Ja, ist gut, ja. Schönen Abend, Sir Michael. Ja, sehr. Wie geht es, Arthur? Arthur? Ja, ein fetter Arthur. Ich kenne gut den lieben jungen Kerl. Wenn ich auch bis jetzt nicht das Vergnügen hatte, Sie kennenzulernen, aber gehört habe ich schon viel von Ihnen. So, ja. Ach, so geht es ganz gut. Ah, dann war es also nicht Elefantiasis. Wie? Na, ich habe immer gesagt, dass zwei Flaschen Portwein am Tag nicht gesund sein können. Es ist sicher Gicht und keine Elefantiasis. Und wo ist der alte Junge jetzt? Ach, ich denke zu Hause. Oh, wie schön. Hat er wieder eine Wohnung? Die alte... Ja, Sie wissen doch. Nein. Komisch. Hat er Ihnen das nicht erzählt? Sie ist abgebrannt. Ach. Wie ist denn seine neue Adresse? Ach, es tut mir leid, ich... Ach, da kommt unsere liebenswürdige Gastgeberin, Mrs. Beiswick. Mr. Moon, welche große Ehre verdanken wir dem Zufall. Gnädige Frau. Nein, Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Wer kennt den Maler schöner Frauen nicht? Gnädige Frau, ich verdiene diesen Titel nicht, bevor ich Sie gemalt habe. Sie Schmeichler. Haben Sie schon mal gesessen, Sir Michael? Wie bitte? Na, ich meine Porträt. Nein. Oh, Sie haben ja da eine außerordentlich schöne Brosche, Gnädige Frau. Italienisch 18. Jahrhundert, wenn ich nicht irre. Sie sind ein Kenner, Mr. Moon. Oh, Sir Michael sicher noch mehr, nicht wahr? Wieso? Sie hat 150 Guineas gekostet. Mein Mann sagt zwar, es sei gefährlich, so viel Schmuck im Hause zu haben, aber ich meine, wozu hat man die Sachen, wenn sie in der Bank sind, wo sie keiner sieht? Sehr richtig. Ich freue mich, dass Sie mir zustimmen, Sir Michael. Was soll denn auch passieren? Ich habe alle meine Juwelen in einem Geheimschrank in meinem Schlafzimmer. Und den kann keiner öffnen, dem das Geheimnis der Feder nicht bekannt ist. Das Geheimnis der Feder. Wie romantisch. Nicht wahr? Ja, das finde ich auch. Wir haben ein Buch in der Bibliothek, wo alles über dieses alte Haus drinsteht. Und dort ist es genau erklärt. Ach, wie ich das las, habe ich sofort gesagt. Das ist der Ort für meine Juwelen. Solange sie da liegen, sind sie sicher. Solange sie da liegen, bestimmt. Haben Sie noch irgendeine Frage zu diesem Abschnitt, Herr Inspektor? Ja. Wo war der Sohn des Hauses inzwischen? Im Bett. Hatte Kopfschmerzen, kein Wunder. Wieso? Sir Michael II. Hat am Nachmittag mit ihm gepokert. Und Spielschulden können leicht Kopfschmerzen machen, wenn man so wenig Taschengeld hat wie Harold, der edle Sprössling des Hauses Beisweh. Sonst noch etwas, Herr Inspektor? Sie glauben also, Miss Kent habe Ihr Gespräch mit Sir Michael II. Gehört? Ja, das wurde mir leider am nächsten Morgen zur Gewissheit. Eingedenk der Ermahnung meines Onkels, dem eigentlichen Grund meines Hierseins energisch und beschleunigt nachzugehen, folgte ich Miss Kent in den Park, um ihr einen guten Morgen zu wünschen. Es war ein herrlicher Morgen. Ja, bitte kommen Sie zur Sache. Sie sagten also guten Morgen. Nein, nein, nein. Ich sagte, war das nicht eine wundervolle Nacht? Sie gab das zu. Wir standen auf der Terrasse, von der man in die Bibliothek hineinschauen kann. Das ist wichtig, Herr Inspektor. Notieren Sie das bitte. Ja, schon geschehen. Weiter. Miss Kent, Miss Kent sah aus wie ein Sonnenstrahl. Der Sonnenstrahl wird nicht notiert. Wenn Sie meinen, mir war es wichtig. Und was sagte Miss Kent nun? Nichts. Das war ja das Unheimliche. Um den Dialog etwas zu beleben, fragte ich sie, wo ist denn Mr. Bythway? Mit Mrs. Bythway ausgefahren. Aha. Und Harold? Ebenfalls. Violet ist wohl im Park? Ja, auf dem Spielplatz mit Mr. Moon. Aha. Und Sir Michael? Packt seinen Koffer? Seinen Koffer. Interessant. Naja, soll er etwa Ihren packen? Den packen Sie doch wohl am besten selbst. Was meinen Sie damit? Das können Sie sich doch denken. Nein. Nachdem ich nun höchst diplomatisch herausgekriegt habe, dass wir beide hier allein sind, möchte ich Sie eigentlich was fragen, aber dieser Anfang macht mir es schwer. So, dann möchte ich Sie etwas fragen. Dass Sie kein Sekretär sind, weiß ich ja, aber sind Sie eigentlich Chauffeur? Wenn Sie mich so ansehen, kann ich nicht lügen. Nein, ich bin keiner. Also täuschen Sie diese Leute hier vorsätzlich? Ehrlich gesagt, ja. Aber aus einem ganz anderen Grund, als Sie anzunehmen scheinen. Vermutlich heißen Sie nicht einmal James. Doch, doch, ich heiße auch James, wenigstens zum Teil. Was, Sie heißen auch James? Ja, ja, ja. So, wie viele Namen haben Sie denn? Weiß nicht, ich glaube 5, müsste mal nachsehen. Sie sollten vorsichtig sein, Mr. James. Ich an Ihrer Stelle würde verschwinden, ehe noch ein anderer entdeckt, dass Sie nur hier sind, um zu nehmen, was Sie kriegen können. Ach, dieser Satz kommt mir bekannt vor. Ganz recht. Ich hörte ihn zufällig gestern Abend, als ich im Park an ihm vorüberging. Meine Güte, welch scheußliches Pech. Ich kann es nicht ändern. Aber wenn Sie wüssten, wie das gemeint war. Das geht mich nichts an. Doch, natürlich, gerade Sie. Da kommt Mr. Moon mit Violet. Schöner Morgen. Wie, Mr. James? Allerdings, darf ich bekannt machen, Mr. Moon, Miss Kent. Oh, ich hatte gestern Abend schon das Vergnügen. Heißen Sie nicht Alice Kent? Nein, Anne. Ach, ich dachte, Sie seien zufällig die kleine Alice Kent. Die müsste doch jetzt so 27 Jahre alt sein. Ich bin erst 25. Entschuldigen Sie. Violet und ich haben großartig gespielt. Mhm. Kennst du das schon? Vor Taschendieben wird gewarnt. Allfällige Beobachtungen wolle man der Polizei melden. Weiter, Onkel Moon. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht, Violet. Aber ich erzähle es dir dann. Oh, fein. Komm jetzt hinauf, Violet. Du musst dich umziehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Miss Kent. Hat mich sehr gefreut. Also, mein Junge, N heißt sie und 25 ist sie. Siehst du, so macht man das, junger Mann. Danke, Onkel Joe. Wie findest du sie? Na, die male ich. Gott sei Dank, du bist einverstanden. Und ob, sei froh, dass ich 50 bin. Ich fürchtete ja nur, du wolltest jemand aus dem Hause Bythway heiraten. Fürchterliche Parvenus. Ja, Mr. Bythway war ein kleiner Beamter. Dann starb sein Onkel, hinterließ ihm viel Geld und diesen Besitz. Das war vor einem halben Jahr. Und die Familie hat sich von dem plötzlichen Wechsel noch nicht ganz erholt. Aha. Na, was macht denn so ein Mann mit dem Sekretär? Ich muss Briefmarken kleben, er sammelt. Verrückt. Und du klebst, weil du verliebt bist. Na, jeder ist auf seine Weise verrückt. Wohin geht diese Fenstertür? In die Bibliothek, warum? Hör dich nicht. Sonst sieht er uns, der sogenannte Sir Michael. Was macht der Kerl denn da drin? Liest er etwas? Nein. Oder doch? Er besieht sich irgendwas. Schade, dass er mit dem Rücken zu uns steht. Hm. Warte, ich klopfe mal an die Scheiben. Der Effekt ist oft erstaunlich. Hast du gesehen? Kleiner Schrecken der Morgenstunde. Weiß Gott, der will ein Buch stehlen. Jetzt kriegt das nicht in die Tasche. Ja, es ist zu groß, der Arme. Viel zu dick. Ob das überhaupt ein Buch ist? Dann weiß er nicht, wohin er es verstecken soll. Tut mir direkt leid. Jetzt wirft das, weiß Gott, in die Kohlenkiste, hast du gesehen? Gar nicht schlecht. Wer geht schon im Sommer in die Kohlenkiste? Der Mann versteht es einfach. Pass mal auf. Wir wollen ihm Gesellschaft leisten. Ja. Guten Morgen, Sir Michael. Ah, Mr. Moon. Haben wir Sie gestört? Keineswegs. Ich las etwas. Sie lasen sich etwas Fesselndes. Eine Kriminalgeschichte? Nein. Ach, na, dann sollten Sie doch lieber in den Park kommen. Es ist herrlich dort zu dieser Morgenstunde. Oder hält Sie etwas Besonderes zurück? Ja, ich hätte Geschäftliches zu erledigen. Aber Sir Michael, wer wird denn hier auf dem Land an Geschäfte denken? Ach, Mr. James. Ja? Da sehe ich gerade das Buch, das ich suchte. Geschichte von Lindley House, 1561 bis 1899. Ja, tatsächlich. Sie erinnern sich, Sir Michael. Mrs. Bythway erzählte gestern Abend davon, das Geheimnis der Feder. Ja, ja, ja, richtig. Wie man den Wandschrank in Mrs. Bythways Schlafzimmer öffnet. Haben Sie es gelesen? Ich habe mal so dran rumgeblättert. Na, das muss ich mir doch mit aufs Zimmer nehmen. Nichts Schöneres als Geschichten von alten Schlössern. Lauter Geheimschränke, Gespenster, was Sie wollen. Interessieren Sie sich für Geheimschränke? Nicht sehr. Aber Sie kennen doch die unheimliche Geschichte vom falschen Michael. Nein. Und da kommen Sie doch mit in den Park. Die muss ich Ihnen erzählen. Die nahm ein furchtbares Ende. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Mrs. Bythway. Hoffentlich haben Sie sich gut unterhalten. Ausgezeichnet. Wir sprachen von Ihren Juwelen. Sie haben uns gestern so neugierig gemacht. Ja, dann werde ich Sie Ihnen einmal zu gelegener Stunde vorführen. Aber jetzt müssen Sie mit in den Park kommen, mir helfen, etwas Obst zum Lunch zu pflücken. Sir Michael auch, bitte. Nichts wäre mir lieber als das, aber ich muss. Aber das ist doch nur eine Ausrede, Sir Michael. Wenn Sie mein Obst nicht bewundern, verzeihe ich Ihnen das nie. Mir werden Sie es hingegen bitte verzeihen, Mrs. Bythway. Denn ich möchte inzwischen die Bibliothek untersuchen. Ja, warum? Ob die Lichtverhältnisse günstig sind. Ich möchte Sie doch hier malen. Oh, oh, oh. Das ist reizend von Ihnen. Auf Wiedersehen beim Lunch, Meister. Auf Wiedersehen. Kommen Sie, Sir Michael, kommen Sie. Gott sei Dank, dass Sie weg sind. So, endlich können wir an die Kohlenkiste. Was hat der Kerl da vorhin nur reingesteckt? Der war ja überhaupt nicht wegzukriegen. Ah, hier. Was? Ja, das war's. Das sei doch mal her. Na nu, das ist ja im Leben kein Buch. Nein, na, das ist eine Schmuckkassette. Mach doch mal auf. Donnerwetter. Oh Gott, ja, nun ist alles Junge, Junge, Junge, Junge. Na, das sind die Juwelen von Mrs. Bythway. Ja, natürlich. Hier, die Brüsche, die ihr gestern trug? Und die Perlenkette, da bitte. Na, da die Perlenkette, ja, von der sie dem Kerl schon lange erzählte. Das ist... Und hier ist auch der Brillantring. Ja, der Ring. Den sie so rühmend anpries. So viel Dummheit muss doch bestraft werden. So, nur wissen wir Bescheid. Wie hat er also aus Ihrem Geheimfach? Ein Fachmann, der was von seinem Fach versteht. Eine Seltenheit heutzutage. Aber warum hat er die bloß in die Bibliothek gebracht, statt in sein Zimmer? Vielleicht ist er Miss Kent in die Arme gelaufen, als sie die Kleine aufbrachte. Hm. Na, das ist schon unwichtig. Ja, so, komm. Jetzt gehen wir mal mit der Kassette in den Park und sagen ganz lieb, Sir Michael, haben Sie das etwa im Kohlenkasten verloren? Gut, er wird genauso erfreut sein wie Mrs. Bythway. Und wenn man Menschen Freude machen kann, soll man es tun. Ja, natürlich. Nein, nein, Onkel, das geht ja nicht. Da kommt ja heraus, wer ich bin. Was wird denn dann aus Anne und mir? Ach ja, stimmt. Naja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kassette wieder stillschweigend in den Geheimschrank zu tun. Und zwar sofort, solange sie noch im Park ist. Weißt du, wo ihr Schlafzimmer ist? Ja, oben. Was meinst du, wie sich Sir Michael freut, wenn er nachher in die Kohlenkiste warst? Du, warte, ich nehme das Buch mit, damit wir das Geheimnis der Feder rauskriegen. So, jetzt sollten wir uns fotografieren lassen. Der Gentleman-Einbrecher und sein Komplize. Mach die Tür auf. Ist die Luft rein? Kein Mensch in der Halle. Dann los. Halt, da kommt wer. Unsinn, weiter. Doch, ich höre wen auf der Treppe. Stimmt, wohin mit der Kassette? Ja, wohin bloß? Na, irgendwohin, nur weg. Ja, irgendwohin ist gut, ja. Schnell hier in den Schirmständer. Ja, ist gute Idee. So, weg ist sie. Onkel, ah, Miss Kent, ich wollte Sie etwas fragen. Was war es denn nur? Ach ja, haben Sie Sir Michael gesehen? Ja, im Park mit Mrs. Bythway. War er nicht oben? Doch, vorhin, als ich Violet hinaufbrachte. Aha. Hatte er vielleicht ein Buch bei sich? Ja, er hatte etwas bei sich, aber ich konnte nicht genau sehen, was. Sir Michael drehte sich gerade um, als er mich sah, und ging dann in die Bibliothek. Kann es dieses Buch gewesen sein? Möglich. Dann weiß ich Bescheid. Das wollte er mir nämlich geben. Kennen Sie es? Die Geschichte von Lindley House? Ja. Spannend? Nein. Übrigens kam ich, weil Sie am Telefon verlangt werden, Mr. Moon. Oh, danke. Wo kann ich telefonieren? In der Bibliothek. Sie werden von King's Fortune angerufen. Oh ja. Kommen Sie mit, Mr. James. Ich brauche Sie. Jawohl. Danke, Miss Kent. Bitte. Ob sie was gesehen hat? Glaube ich nicht. Sie war so kurz angebunden. Stimmt. Nach meiner Erfahrung sieht lieber anders aus. Du musst dich noch sehr anstrengen. Aber lassen Sie erst mal hören, was deine Tante will. Die Juwelen sind ja einstweilen im Schirmständer ganz gut aufgehoben. Wo ist denn das Telefon? Da hier, da steht's. Ach, da. Ja, hier spricht Moon. Ja, Caroline! Na, wie geht es dir? Was? Dir ist schlecht? Ach so, ja, die Verbindung ist schlecht. Ja, ja, hier auch. Michael sucht den ganzen Tag Verbindung mit jemand zu kriegen und kriegt sie nicht. Was? Ach, heute kannst du nicht kommen. Wie schade. Du hättest uns gerade noch gefehlt. Ja, weil es hier so nett ist. Immer was los, ja. Was ist meine Pflicht? Caroline, nur bitte, schimpf doch etwas langsamer, Schwesterchen. Dein Satzbau droht einzustürzen. Hast du neues Gebiss? Gewiss, habe ich gesagt. Gewiss, ja, ich komme. Ja, heute noch. Und ob ich mich freue? Soll ich dir Baldrian mitbringen? Hast du noch? Gut, dann nimm es. Auf bald. Caroline. Was ist? Oh, na, sie kommt, wenn ich nicht komme. Ach, um Gottes Willen. Nach dem Lunch muss ich abfahren. Ich hoffe, du weißt, was ein Opfer ist. Ja, ich werde es dir nie vergessen. Onkel. Gut, dass mein Wagen repariert ist. Sag mal, hast du auf alle Fälle, wenn etwas schiefgehen sollte, deinen Pass bei dir, um dich ausweisen zu können? Nee, den habe ich im Auto vergessen. Na, du machst mir viel Freude. Da steht ein Hitch schon bei Mr. Hicks. Ist das eine Garage? Nein, das Gasthaus zum Haupt des Sarazen. Das dürfte im Moment der geeignetste Platz für deinen Pass sein. Wie kriegen wir jetzt die Juwelen aus dem Firmenständer? Na, mit der Hand. Ist keiner in der Halle, sieh doch mal nach. Komm, wir wollen mal gehen, komm. Ja. Nö, da ist kein Mensch. Schön. Kein Mensch ist mir am liebsten. Also ich achte auf die Treppe, hol du die Kassette raus. Ja, aber leise, leise. Psst. Na, mach schnell. Na? Onkel! Was? Der Firmenständer ist leer. Das ist doch unmöglich. Doch, Kassette ist weg. Aber der Kerl hat doch gar nicht sehen können, wo wir sie hingetan haben. Trotzdem, bitte hier, du kannst so tief hineinfassen, wie du willst. Mr. James, ja, was ja. Haben Sie da am Schirm? Ach, bleib hier. Nach, so guten Tag. Ja, also, suchen Sie wollte, etwas? Nein, Ja, doch. Na, wir haben etwas verloren. Oh, ja. Hoffentlich nichts kostbar. Nein, ein Sixpence-Stück. Ich warf es in die Höhe, nicht? Ja, ja. Ach, erkennen Sie den Trick? Man muss es dann umgekehrt wieder mit der Handfläche auffangen. Das ist ein ja. Nein, das, aber es scheint ja stattdessen hier in den Schirmständer gefallen zu sein. Vielleicht ist es auch unter den Teppich gerollt. Ach, unter den Teppich, ja. Suchen Sie weiter, Mr. James. Suchen Sie nach. Sagen Sie meinem Mann und meinem Sohn, wenn Sie kommen, ich sei Ihnen aufgegangen, mich zum Lunch zu kleiden. Mr. Moon, ich habe eine kleine Überraschung für Sie vor. So. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch eine Überraschung, das habe ich gern. Wo können bloß die Juwelen sein? Keine Ahnung. Seit kurzem ahne ich nicht mehr gut. Jedenfalls war der Schirmständer ein ungünstiger Platz. Die Halle ist zu frequentiert. Du, da kommt schon wieder wer. Ja, N. Na, ich drücke mich. Sei unbefangen. Ja, auch noch Hohn. Guten Tag. Oh, Miss Kent. Bitte nur ein Wort. Ja? Was soll das alles heißen? Was? Ach, Ihre plötzliche Fremdheit, diese eisige Haltung mir gegenüber. Was habe ich denn getan? Ich habe gestern etwas gesagt, das Sie falsch verstanden haben, und deshalb sehen Sie mich an, als ob ich ein Verbrecher wäre. Was soll ich tun, um Sie... Wenn ich nur wüsste, was ich tun soll. Soll ich es Mrs. Biceway sagen oder nicht? Dass ich kein Sekretär bin? Ach, ahnen Sie denn gar nicht, warum ich hier den Sekretär spiele? Oh doch, das ahne ich jetzt. Warum gehen Sie denn nicht fort? Warum bleiben Sie noch hier nach dem... Ja, was denn in aller Welt? Ich gebe Ihnen noch eine Chance zu gehen, solange Sie können. Und wenn Sie bis morgen nicht aus dem Hause sind, sage ich Mrs. Biceway, was ich weiß. Ist das klar genug oder haben Sie noch eine Frage? Ja. Wo ist der Michael? In der Bibliothek. Danke. Hallo. Sie wollen heizen, Sir Michael? Wieso? Das wäre auch übertrieben im Sommer. Außerdem ist die Kohlenkiste leer. Das weiß ich. Woher? Warum sollte sie im Sommer voll sein? Wenn man was hineintut, ist was drin. Lassen Sie den Quatsch. Was wollen Sie? Sie zum Lunch holen. Danke. Moment. Sie müssen sich vorher noch Ihre schmutzigen Hände waschen. Ich weiß zwar nicht, wie der Kohlendreck drankommt. Sie Lump. Man schließt gern von sich auf andere. Ach, da sind Sie. Ja, kommen Sie doch. Mr. Moon, kommen Sie doch mit rein. Sehr gerne. Wir warten schon in der Halle. Meine Frau muss jeden Augenblick herunterkommen. Ich müsste mir nur noch die Hände waschen, Mr. Biceway. Bitte, Sir Michael. Wir essen noch dann sofort. Ich beeile mich. Mr. Moon, wie schade, dass Sie gleich nach dem Lunch fort wollen. Ich muss. Glauben Sie mir, ich tue es nicht gern. Ach, es freut mich ja so, dass es Ihnen bei uns gefällt. Es ist aber auch ein einzigartig schöner Tag heute. So still, so harmonisch. Ja. Natürlich passiert wenig bei uns auf dem Lande. Aber gerade das ist so nervenberuhigend. Eben. Sie ziehen als Künstler gewiss die anregende Abwechslung vor. Oh, ich finde es hier abwechselnd genug. Wirklich? Vollkommen. Nein, ich komme bestimmt gern wieder. Schon um Ihre Gattin zu malen. Das müssen Sie. Ich hätte am liebsten ein Porträt von ihr mit ihren ganzen Juwelen. Lieber ohne. Ich glaube, dass es ohne besser wäre. So, dann drehen Sie sich jetzt mal um. Da kommt nämlich meine Frau. Bleib so stehen, Agatha. Ja. Nun, Mr. Moon, was sagen Sie jetzt? Ich muss gestehen. Meister, ich sehe, es hat Ihnen die Rede verschlagen. Da sind ja die Juwelen. Was sagst du dazu? Jawohl, mein ganzer Schmuck. Das hatten Sie nicht erwartet. Nein, das hatte ich nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Was habe ich gesagt? So müssen Sie sie malen. Das war die Überraschung, die ich Ihnen versprach, Meister. Mrs. Bicey, so überrascht war ich selten. Hier, Mr. James ist auch ganz starr. Es scheint so. Ja, ja, wenn ich so sagen darf. So was erlebt man nicht alle Tage. Und das glaube ich Ihnen gern, Mr. James. Hm. Haben Sie jetzt übrigens gefunden, was Sie vorhin suchten? Ja. Oh, ja, ja. Ja, gut, dann bitten Sie meinen Sohn zum Lunch herunter, Mr. James. Wir können essen. Ja. Oh, da kommt doch Sir Michael. Du, ich freue mich direkt drauf, wie sprachlos der sein wird, wenn er die Juwelen sieht. Ja. So, da bin ich wieder. Ach, Sir Michael, sehen Sie sich doch mal Mrs. Bathory an. Na? Was sagen Sie? Doppelt genießt, wer schweigend genießt. Ja, Sir Michael. Ich kann Ihre Gefühle ja so nachempfinden. Nun, jedenfalls scheint mir meine kleine Überraschung geglückt zu sein. Das kann man wohl behaupten. Ich glaube, Herr Inspektor, im Theater würde an dieser Stelle die große Pause sein. Stimmt, ja. Mir ist es lieber, wenn Sie gleich weitererzählen. Gut. Der letzte Akt beginnt gewöhnlich am nächsten Morgen. Onkel Joe war abgereist. Wir, die beiden Sir Michaels, hatten uns gerade auf der Terrasse zu einer kleinen Aussprache niedergelassen. Hören Sie zu, Mr. James. Ja? Ich habe genug von Ihnen. Ach. Solche Scherze wie gestern können Sie mit mir nicht machen. Heraus jetzt mit der ganzen Geschichte. Oder ich gehe sofort zu der Alten und gebe ihr den guten Rat der Vergangenheit Ihres sogenannten Sekretärs nachzuforschen. Tun Sie das. Dann kann ich endlich meinen Vortrag vom Gauner und der Kohlenkiste halten. Der wird ein großer Lacherfolg sein. Aha, Sie waren das also. Ja, Sie merken auch alles. Aber sagen Sie mal, wenn Sie sich schon die Mühe machen, unsere Hausfrau um Ihre Juwelen zu erleichtern, warum legen Sie ihr die Dinger dann zurück in den Geheimschrank? Sie haben das getan, nicht ich. Ach, ich? Denk doch gar nicht dran. Aber da Mrs. Bicey sie wieder hat... Sir Michael! Sir Michael! Was ist los? Denken Sie, man hat mich bestohlen. Bestohlen? Was? Bestohlen? Meine Juwelen, alles ist weg. Die Juwelen sind weg. Ich wollte sie eben aus dem Schrank nehmen. Leer. Aber sind Sie sicher? Natürlich. Natürlich. Gestern Abend habe ich sie selbst in den Schrank getan. Wir haben überall gesucht, nichts. Dann war ein Räuber im Haus. Ein Räuber. Rufe augenblicklich die Polizei, Herbert. Die Polizei an. Nein, nein, nein, tun Sie das nicht, Mrs. Bicey. Warum? Sie sollten erst das ganze Haus durchsuchen lassen. Wie? Wenn Sie die Polizei umsonst bemühen, haben Sie den Spott der ganzen Umgebung zu befürchten. Aber ja, natürlich, das ist wahr. Auch ich danke Ihnen, Sir Michael. Komm, Herbert, ja, rufe das Personal zusammen. Wir müssen alles versuchen, vom Boden an. Also, das war sehr dumm von Ihnen. Spielen Sie keine Komödie. Mr. James, ich habe mit Ihnen zu sprechen. Oh, Miss Kent, ja, ich komme sofort. Ich freue mich, Miss Kent, dass Sie sich besonnen haben. Sie sagten gestern, wenn ich nicht gleich verschwende, würden Sie alles erzählen. Ich weiß zwar nicht, was Sie hätten erzählen können, aber ich freue mich doch, dass Sie es nicht getan haben. Mr. James, bitte geben Sie ihn sofort zurück. Ihn wen? Mrs. Bythways Schmuck. Was? Ach, lassen Sie doch das. Ich weiß, Sie haben ihn. Aber ich bitte, wieso? Weil ich Sie damit gesehen habe. Was nützen denn diese Reden? Schauen Sie, wenn Sie ihn zurückgeben und gleich fortgehen, dann will ich nichts sagen. Sie haben mich vor Harold beschützt und es wäre mir schrecklich. Aber Sie müssen den Schmuck augenblicklich zurückgeben, sonst... Mr. James? Ja, bitte, Mrs. Bythway. Ich habe mit Ihnen zu reden. Kennen Sie die Firma Squirrel und Mumpeter? Nein. Das glaube ich. Sie vermittelt Sekretäre. Herbert, komm ja. Hierher. Ja, Agatha? Die Firma fragt an, warum du den Sekretär nicht abgeholt hast, den sie uns vermitteln wollte. Herbert, ist dieser Mann der Mann von Squirrel und Mumpeter? Agatha, ich... Ja oder nein? Nein. Ich hatte vergessen, ihn zu holen. Da engagiert dich unterwegs Mr. James, weil du unbedingt einen Sekretär hast. Und wo hast du ihn gefunden? In einem Wirtshaus. Wirtshaus? Ja, kam gerade aus dem Stall. Etwa ein Stallknecht? Also bitte, ein Stallknecht bin ich nicht. Na, wollen Sie behaupten, dass Sie Sekretär sind? Nein, aber Mr. Bicey bot mir die Stelle an und daher... Aha. Herbert, du kannst gehen. Ja, Agatha. Und was sind Sie wirklich? Ja. Sie schweigen. Apropos. Hat sich der Schmuck inzwischen eingefunden? Nein, leider nicht, Sir Michael. Er wird noch gesucht. Auch im Zimmer Ihres Sekretärs? Donnerwetter, Sie Gauner, jetzt reißt mir aber die Geduld. Wenn Sie wissen wollen, wo Ihr Schmuck ist, Mrs. Bicey, dann fragen Sie den da. Wie reden Sie denn mit Sir Michael? Ach Quatsch, ist ja gar nicht Sir Michael, Furley. Wirklich? Und woher wissen Sie das? Woher? Weil ich es bin. Na, solche Unverschämtheit. Ach, dieser Gentleman hat meinen Koffer gestohlen und der Brief, den Sie haben, der ist mein Brief. Das ist eine bodenlose Frechheit. Wenn Sie Sir Michael sind, warum haben Sie dann diese Sekretärstelle angenommen? Jawohl, beantworten Sie das. Sie schweigen schon wieder. Ja, mein Gott, das kann man wirklich nicht vor allen Leuten erklären. Warum nicht? Weil es nur einen einzigen Menschen angeht. Agatha! Na, was ist denn schon wieder, Herbert? Agatha, Agatha, das hätte ich ja nie gedacht. Der Diener hat den Schmuck gefunden. Nein, tatsächlich. Ja, wenigstens einen Teil davon. Wo? In der Kommode von Mr. James. Was? In der Kommode von Mr. James? In gebrauchte Socken eingewickelt. In gebrauchte Socken? Wie kommen Juwelen von mir in Ihre gebrauchten Socken? Offenbar ist da jemand hineingesteckt. Offenbar. Herbert, rufe den Diener und den Gärtner. Mrs. Spice, noch einmal in aller Ruhe. Was mich betrifft, mein Name ist Furley. Sir Michael James Eggleton Furley. Und wenn ich Juwelen brauche, kann ich sie mir kaufen. So, bitte, und wir schicken sie nach der Polizei. Die wird sich freuen, den Burschen da kennenzulernen. Sie Stallknecht, der seine Hand in fremde Taschen steckt. Oh, Sie Gauner, meine Hand gehört ganz woanders hin. Wissen Sie, was ein Kinnhaken ist? Und dann sperrte man mich in die Besenkammer. Das ist ein ungemütlicher Aufenthalt, Herr Inspektor. Waren Sie schon mal in einer Besenkammer eingesperrt? Noch nicht. Schade. Ja, also Ihre Erklärung, Sir Michael zu sein, hatte nicht gewirkt. Nein, Herr Inspektor, genauso wenig wie bei Ihnen. Ja, aber wie kam denn nun Lady Fairley hierher? Das weiß ich nicht. Sie muss meinem sonst so geschickten Onkel Joe entwischt sein. Hm. Wenn ich in diesen turbulenten Augenblicken überhaupt an sie dachte, so stellte ich mir die beiden im gemütlichen Gespräch auf der Terrasse von King's Fortune vor. Liebe Caroline, du brauchst dich wegen Michael nicht aufzuregen. Er ist dort gut untergebracht und der Liebling des Hauses. Ich bin nie aufgeregt, Joseph. Aber dieser Streich von ihm hat alle Vorbereitungen zu seinem Empfang über den Haufen geworfen. Der Triumphbogen, eine Idee von unserem Pastor, steht seit 3 Tagen da und beginnt blöd auszusehen. Ach, der hat doch schon vor 3 Tagen blöd ausgesehen. Wie konnte Michael diese Beisweis so reizend finden, dass er mit Ihnen fuhr, statt zu mir zu kommen? Ich glaube eher, dass Michael seine Ankunft hinausschiebt, weil er Angst hat. Vermutlich glaubt er, dass er wirklich arbeiten muss, wenn er sein Gut hier übernimmt. Dann hat er mehr Verstand, als ich ihm zutraute. Er drückt sich also. Das ist menschlich. Siehst du. Aber er wird bestimmt in einigen Tagen hier sein. Wer kommt denn da mit einem Fahrrad über meinen Rasen? Hallo! Was wollen Sie, Mann? Ach, verzeihen Sie mir, Lady. Verzeihen Sie, mein Name ist Hicks. Könnte ich Sir Michael Fairley sprechen? Mein Neffe ist noch nicht hier. Um was handelt es sich denn? Ja, es ist sozusagen eine Geldangelegenheit. Ist er Ihnen was schuldig? Ja, 5 Pfund. Und das hätte er nicht tun sollen. Nein. Ich meine, mir eine gefälschte 5-Pfund-Note anzuschmieren. Was? Ja, hier ist sie. Also, ich habe ein Wirtshaus bei Hitchem. Vor ein paar Tagen trank Sir Michael etwas bei mir und zahlte mit diesem Schein. Das war kurz bevor er überfahren wurde. Was? Oh, es ist nichts passiert. In dem Auto saß so eine Dame und die hat ihn dann auch gleich mitgenommen. So, und woher wissen Sie, dass es sich um Sir Michael Fairley handelt? Der stand doch auf seinem Koffer im Auto, den er bei sich hatte. Er hatte einen Koffer im Auto? Wieso Auto? In der Hand. Ein Auto hat er nicht. So, Caroline, ich glaube, ich muss mich reisefertig machen, wenn ich heute Abend fahren will. Entschuldige mich. Hat mich sehr gefreut, Mr. Hicks. Ganz auf meiner Seite. Tja, Milady. Und was ist nun? Ich wollte doch erst mal den jungen Mann selber fragen, bevor ich zur Polizei gehe. Nicht? Sehr anständig von Ihnen. Radeln Sie ruhig nach Hause, guter Mann. Ich werde zu meinem Neffen fahren, und zwar sofort. Die Sache wird erledigt. Krömps, mein Auto! Auf Wiedersehen, Milady. Weg ist er. Ja, Moment mal, und mein Geld? Ach, Mr. Hickse. Ja, wo ist denn Lady Fairley? Weg. Ab. Zu ihrem Neffen. Und ich stehe da. Zu ihrem Neffen? Ja. Ach, du lieber Himmel. Mr. Hicks, hören Sie mal genau zu. Sie sind doch der Wirt vom Haupt des Sarazen, nicht? Jawohl. War an dem Tage, an dem Ihnen das mit Sir Michael passierte, nicht noch wer bei Ihnen? Ein junger Mann mit Auto, der einen Koffer verloren hatte? Ach, das stimmt. Ja, guter Boxer. Der fuhr dann weg, weil er sich in ein Mädel vergafft hatte. Sein Auto steht noch bei mir. Eben. Und das ist der richtige Sir Michael Fairley. Ich kann es Ihnen anhand seines Passes beweisen, der im Auto bei Ihnen liegt. Kommen Sie, tun Sie Ihr Fahrrad in mein Auto. Wir fahren zu Ihnen, holen den Pass und bringen ihn nach Lindley House. Glauben Sie mir, es ist wichtig. Na, alles schön und gut, aber mein Geld. Kriegen Sie, derselbe Kerl, der Ihnen den falschen 5 angeschmiert hat, hat dem richtigen Sir Michael den Koffer gestohlen. Verdammt nochmal. Wo kann man den Hund erwischen? Auch in Lindley House. Ich bringe Sie hin. Los. Und Sie saßen inzwischen immer noch in der Besenkammer. Ja. Fatal. Und ob, Herr Inspektor. Im Ritz wäre es gemütlicher gewesen. Nächst der muffigen Luft war es hauptsächlich eine Rasenmähmaschine an meinen Kniescheiben, die mir einen Platzwechsel erwünscht scheinen ließ. Einzig die Vorstellung tröstete mich etwas, wie der vor Angst stotternde Gauner jetzt vor seiner Tante erscheinen müsste. Denn nun war ja wohl anzunehmen, dass mit einem Schlag alles herauskommen würde. Ich hörte, wie Mrs. Beiswey ihn holte und sich diskret zurückzog. Zur Flucht war es zu spät, er stand vor Tante Caroline. Lady Fairley? Also du bist Michael. Ich hätte dich nie erkannt. Als du fortkamst, warst du noch sehr klein. Aus Kindern werden Leute. Nicht immer zu ihrem Vorteil. Nun, hast du mir gar nichts zu sagen? Doch, ich freue mich, dich endlich zu sehen, Tante. Nein, du freust dich gar nicht. Ich komme dir höchst überraschend. Nun ja, ich muss gestehen. Gestehen kannst du noch genug. Erkennst du diese 5-Pfund-Note? Nein. Die hast du einem Wirt in Heacham gegeben. Der Mann war bei mir. Sie ist gefälscht. Wie peinlich. Das konnte ich natürlich nicht ahnen. Dann bring das in Ordnung und pack deinen Koffer. Wozu? Wenn du nicht kommst, muss ich dich holen. Also vorwärts. Aber Agatha. Oh, welche Ehre. Oh, sind das deine Gastgeber? Ja, darf ich bekannt machen. Mr. und Mrs. Balfour? Sehr erfreut. Lady Farley. Milady, meine Frau und ich schätzen uns glücklich, Sie hier zu sehen. Mein Neffe weniger. Aber das hilft ihm nichts. Jetzt muss er mit. Ich habe lange genug auf ihn gewartet. Hol deine Sachen, ich gehe voran zum Auto. Sofort, Tante. Wollen Sie nicht zum Tee bleiben, Lady Furley? Danke, ein andermal gerne. Ich bin in Eile. Sagen Sie mal, was klopft hier eigentlich immer so? Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich werden Teppiche geklopft. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Dürfen wir Sie zum Auto begleiten, Milady? Hier. Aber Ihr Park ist wirklich... Hallo, Mr. James, ich bin es, Miss Kent. Sind Sie fort? Ja, gleich. Warten Sie nur noch einen Moment. Was wollen Sie? Gleich lasse ich Sie heraus. Sie sind ein Engel. Haben Sie Schlüssel? Ja. So. Jetzt. Danke schön, Miss Kent. Es war höchste Zeit. Oh, die Luft ging aus. Herzlichen Dank, ich muss erst mal verschnaufen. Setzen Sie sich doch. Nein, nicht nötig. Gesessen habe ich genug. Vielen Dank. Aber wieso? Hören Sie, ich sollte Harold holen und klopfte an seine Tür. Aber er antwortete nicht. Und da dachte ich, vielleicht ist er auf dem Balkon und hört das Klopfen nicht. Und deshalb öffnete ich und da stand er an seinem Schreibtisch. Und wissen Sie, was vor ihm lag? Der Rest der Juwelen. Dieses Früchtchen. Das fasst gern was an, was es nicht soll. Als er mich sah, klappte er zusammen. Er hat große Spielschulden an Sir Michael. An wen? Ach so, ja, an Sir Michael. Ja, ja. Und? Und da er sie nicht zahlen kann, wollte er den Schmuck seiner Mutter versetzen. Aber dann bekam er Reue. Bisschen spät. Ich nehme an, er hat auch die kleine Auswahl zur Ansicht in meine Kommode gesteckt. Ja, aus Rache, weil sie ihn störten, als er mich im Park belästigte. Ja, er wollte mich verdächtigen. Ja, ist ihm ja auch gelungen. Ich schäme mich sehr, Mr. James. Deshalb war ja auch mein erstes, dass ich Sie hier befreite. Ich habe Ihnen viel abzubitten. Schon gut, Anne. Sehen Sie, so kommt alles mal heraus. Sogar ich aus der Besenkammer. Ich bitte Sie herzlich um Verzeihung. Gib ihm doch einen Kuss. Violet, was machst du denn hier? Mama hat doch gesagt, du sollst in ihr Schlafzimmer gehen. Da ist aber schon wer drin. Wer denn? Der fremde Onkel. Sir Michael? Ja. So, was hat denn der liebe Onkel da gemacht, mein Herzchen? Er hat mit Muttis Juwelen gespielt. Verdammt, ich denke, die sind bei Harold. Ja, aber was in ihrer Kommode war, ist doch wieder in Mrs. Bythways Zimmer. Um Gottes Willen, schnell hinauf, dass der Kerl nicht entwischt. Wie ich an die Tür kam, wollte er Fang mit mir spielen. Aber er hat mich nicht gekriegt. Edge, ich habe gleich den Schlüssel umgedreht. Du bist ein reizendes Kind, das hat meine Tante auch gesagt. Ihre Tante? Ja, Anne, bitte glauben Sie mir dieses eine Mal. Und kommen Sie schnell, sonst ist es zu spät. Ja, lauf, Violet. Spielen wir wieder Fang? Ja, wir fangen jetzt den bösen Onkel. Oh, fein. Wo bleibt denn mein Neffe? Ja. Er wollte doch nur seinen Koffer holen. Wahrscheinlich packt er noch. Dürfen wir ihn nicht doch Tee anbieten, Lady Furley? Es dauert vermutlich länger. Danke. Aber ich muss heute noch nach King's Fortune zurück. Und zwar mit ihm. Agatha! Ja? Täusche ich mich? Oder kommt da wirklich Mr. Moon? Tatsächlich. Wie kommt denn der hierher? Guten Tag. Die Trennung war ja erfreulich kurz, Meister. Ich habe doch gesagt, ich komme bestimmt wieder. Darf ich bekannt machen, Mr. Moon, Lady... Nicht nötig. Mr. Moon ist mein Bruder. Wie? Setzen wir uns lieber. Caroline, am Parktor wartet Mr. Hicks auf seine 5-Pfund-Note. Und deshalb kommt ihr beide mir nachgefahren? Nach einem kleinen Umweg über Hitchin. Ich habe Michael längst gesagt, dass er das erledigen soll. So? Hast du Michael gesehen? Ja. Bist du dessen sicher, Caroline? Meinst du das, Joseph? Woher weißt du, dass er Michael war? Hast du ihn selbst erkannt? Mrs. Bysby hat ihn mir in den Salon geschickt. Ein dunkelhaariger Mann. Ja. Und? Michael ist blond. Joseph, du hast getrunken. Noch nicht. Darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Danke, ich möchte eben nichts trinken. Oh Gott, dann ist die Sache ernst. Entschuldigen Sie, aber ich verstehe gar nichts mehr, Mr. Moon. Wenn Sie der Bruder von Lady Furley sind... Dann müssen Sie doch der Onkel von Sir Michael sein. Ganz recht. Ja, aber die ganze Zeit, die Sie hier mit ihm zusammen waren... Habe ich es nicht erwähnt, richtig. Ich wollte ihn nicht erschrecken. Denn er weiß es gar nicht. Was? dass ich sein Onkel bin. Warum? Weil er nicht Sir Michael ist. Oh. Bleiben Sie sitzen, Gehfrau. Es ist tatsächlich so. Der Mann, den Sie als Sir Michael kennen, ist nicht Sir Michael Fairley. Gott sei Dank, Joseph. Er gefiel mir gleich nicht. Ja, wie denn? Aber Lady Fairley hat ihn doch selbst begrüßt. Ich habe meinen Neffen seit seiner Kindheit nicht gesehen. Woher sollte ich Verdacht schöpfen? Aber ich weiß, dass er Sir Michael ist, Milady. Nur weil Sie in seinem Besitz einen an Sir Michael gerichteten Brief fanden? Den hat er gestohlen. Der richtige Michael hat es mir gestern erzählt. Aber gestern waren Sie doch bei uns. Er auch. Wer? Mein Neffe. Der Richtige. Na, der war doch nicht hier. Er ist ja noch da. Um alles in der Welt, Mr. Moon, wer ist es? Ihr Sekretär. Ich habe ihn gleich geraten, sitzen zu bleiben. Sie boten ihm die Stelle an und er nahm sie. Ja, aber warum denn nur? Weil er sich in die Erzieherin ihrer Tochter verliebt hat. So möchte ich sie malen, wie sie eben aussehen, gnädige Frau. Also doch eine Frau. Ich hab's ja geahnt. War's die hübsche Kleine vorhin? Ja. Reizend, nicht? Dass sie dir gefällt, ist kein Wunder, aber mir gefällt sie auch. Wo ist mein Neffe jetzt? Was ist? Sie meinen Sir Michael? Wen sonst? Den Richtigen. Ihren Sekretär. Also wo ist er? Oh Gott, in der Besenkammer. In der was? Verstand ich recht? Besenkammer? Ja, aber doch nur, weil er meine Juwelen gestohlen hat. Nur? Ich glaube nicht, dass die Sache damit besser wird. Siehst du, Agatha hat doch selber gesagt, er sei Sir Michael und der andere hätte sie gestohlen. Aber Herbert, sie waren doch in seinen Socken. In Michaels Socken? Nein, in James. Wer ist denn nur wieder James? Ach, beruhigen wir uns doch. Gleich kommt ja sowieso die Polizei. Oh mein Gott. Ein schöner Grund zur Beruhigung. Mr. Balsley. Bitte? Könnten Sie uns den Herrn holen, den ich als Neffen vorgesetzt bekam? Sofort, Milady. Danke. Mrs. Balsley, ich darf wohl bitten, den Baronet von Fairley aus der Besenkammer zu befreien. Ja, sofort, Milady. Die Besenkammer ist gleich hier. Wie praktisch. Öffnen Sie. Ja, sofort. Dann darf ich bitten, Sir Michael? Er scheint ausgegangen zu sein. Mit Recht. Das ist auch kein Aufenthalt für ihn. Tatsächlich leer. Mit der Vorstellung meines Neffen scheinen Sie Pech zu haben, meine Beste. Denken Sie... Nun, Mr. Balsley. Denken Sie, Sir Michael. Ich meine, der Falsche ist nicht im Gästezimmer. Ja, wo ist er denn? Nein, er war tatsächlich nicht im Gästezimmer, Herr Inspektor. Wo war er denn? Er war im Zimmer von Lady Balsley. Ah. Als wir hereinkamen, kletterte er gerade aus dem Fenster am Spalier herunter. Wir verfolgten ihn durch den Park. Hicks erschien im rechten Augenblick. Der Hixeldachsel. Richtig, der Dachselhicks. Und schlug ihn windelweich wegen der gefälschten 5-Pfund-Note. Ein Kinnhaken meinerseits tat das Übrige. Und jetzt liegt er nebenan. Da liegt er ja gut. Ausgezeichnet. Und seitdem sitzen wir beide nun hier und ich versuche ihn begreiflich zu machen, dass ich Sir Michael bin. Ja, ich glaube es Ihnen ja schon seit einiger Zeit, aber sehen Sie, amtlich? Ja, ja, ich verstehe. Ich glaube ja auch seit einiger Zeit, dass er mich liebt, aber amtlich? herein. Meine Herren. Ja, Mr. Balsley, Mr. Moon, was gibt's? Meine Herren, ich wollte nur sagen, es ist alles in Ordnung. So? Sergeant Hopkins fand den vermissten Teil der Juwelen in der Tasche von Sir Michael. Oh, Verzeihung, Sir Michael, ich meinte natürlich nicht Sir Michael, ich meine... Ja, wer ist der Mann denn nun eigentlich? Das werden wir bald wissen. Und der restliche Teil der Juwelen? Ich glaube, das erledigen wir innerhalb der Familie. Gut. Und was wünschen Sie, Mr. Moon? Ich wollte mal fragen, wie lange es noch dauert. Bis ich mich einwandfrei als Fairley ausweisen kann. Weiter nichts. Hier ist dein Pass. Onkel Joe. Ja, ich habe ihn doch extra geholt. Du bist ein Engel. Das hätten wir ja einfacher haben können. Entschuldigen Sie, Sir. Warum hast du das nicht gleich gesagt, Onkel Joe? Ich werde ja nicht verhört. Seit einer Stunde warten wir da draußen. Einen kleinen Moment noch. Hopkins, Herr Inspektor. Wenn der Mann da nebenan aus seiner Ohnmacht aufgewacht ist, bringen Sie ihn her. Jawohl, Herr Inspektor. Würden Sie uns bitte wieder allein lassen, meine Herren? Sofort, Sir. Sir Michael, Harold wird sich natürlich bei Ihnen entschuldigen. Er ist völlig gebrochen. Dr. Wilson schließt auf einen Minderwertigkeitskomplex. Wir sehen uns noch. Auf Wiedersehen, Mr. Balsley. Ich glaube nicht an einen Minderwertigkeitskomplex. Ich glaube, er ist minderwertig. Anzunehmen. Ich möchte, dass Sie dabei sind, wenn der Dieb gebrochen... Ah, da ist er ja. Danke, Sergeant. So, Mann, die Juwelen wurden bei Ihnen gefunden. Sie haben fälschlich den Namen dieses Herrn geführt, der sich als Sir Michael Fairley durch seinen Pass ausgewiesen hat. Was uns nun noch interessiert, ist, wer Sie eigentlich sind. Antworten Sie. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Na? Mir ist nicht wohl. Geben Sie mir einen Whisky, Inspektor. Danke. Oder lieber sowas? Sherry? Na, aber, was zucken Sie denn so? Ich habe doch nur gefragt, ob Sie lieber Sherry möchten. Sie sind nicht auf der Höhe, Mr. Sherry, sonst hätten Sie sich nicht so leicht verraten. Ich weiß nicht, was Sie da schwatzen. Sie sind eine gesuchte Persönlichkeit, Sherry. Hier ist sogar Post für Sie, von Scotland Yard. Ein Steckbrief. Das Bild ist zwar sehr hässlich, aber doch ähnlich. Finden Sie nicht? Ihre Behauptung ist völlig lächerlich. Gut. Hopkins, Hemd öffnen. Jawohl, kommen Sie her. Was wollen Sie denn? Danke, genügt. Muttermal in Form eines S. Stimmt. George Sherry, Betrüger, Hochstapler, Falschspieler. Stimmt auch. Abführen. Pech gehabt. Naja. Sir Michael, ich bitte mich, Mrs. Beispiel zu empfehlen. Und sagen Sie ihr, sie sei die dümmste Kuh, die mir in meiner ganzen Laufbahn begegnet ist. Diese Anerkennung eines Fachmanns wird Sie zweifellos darüber trösten, Ihre angenehme Gesellschaft fernerhin entbehren zu müssen. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Hopkins. Herr Inspektor. Ich lasse Miss Kent bitten. Nein, bleiben Sie nur, Sir Michael. Ich bin mir mit Miss Kent noch nicht ganz im Klaren. Ich auch nicht. Na, sehen Sie. Vielleicht hilft das uns beiden weiter. Herein. Miss Kent, ich habe nur noch ein paar kleine Fragen. Und Sir Michael auch. Ja. Wie gefällt Ihnen Tante Caroline? Oh, sie ist bezaubernd mit mir. Wenn Sie wüsste, in welchem Verdacht ich Sie gehabt hatte, Sir Michael, und was ich Ihnen alles gesagt habe, es ist mir ja so peinlich. Wie kann ich das alles nur wieder gut machen? Ich hätte einen Vorschlag. Moment noch bitte. Miss Kent, wie kamen Sie auf die Idee, Sir Michael habe die Juwelen gestohlen? Ich sah doch, wie er die Kassette in den Schirmständer steckte. Ach, und dann haben Sie sie das Geheimfach zurückgestellt? Ja. Ja, warum haben Sie das getan? Warum haben Sie doch mitgeholfen, statt etwas zu sagen? Weil... Ja, ich gehe mal einen Augenblick raus. Ich glaube, das wird ihr das Geständnis wesentlich erleichtern. Ja, das reizend, Herr Inspektor. Auf Wiedersehen. Naja, das kann man ja auch schwer vor einem fremden Mann sagen, nicht? Nein. Aber mir, ich bin Ihnen doch weniger fremd, Anne. Sir Michael, ich... Nicht Sir Michael. Bitte nur Michael. Sonst sage ich Lady Anne zu Ihnen. Aber ich möchte lieber auch nur Anne zu dir sagen. Darf ich? Ja. Übrigens wäre Lady Anne gar nicht hässlich. Oder, findest du? Nein. Lady Anne Fairley. Hübsch, was? Pass gut zu Sir Michael. Ja. Herrgott, nun sag schon endlich, ob du mich liebst. Ja, ich liebe dich. Na also. Störe ich? Ja. Ja, sehr. Aha. Na, ich glaube, damit sind Sir Michaels Abenteuer zu Ende.